einer kleinen Bank im Park. Da saßen wir beim Mondenschein auf einer kleinen Bank im Park. War unser erster Stelldichein, da sagten wir zum ersten Mal das Wörtchen du. Die Nachtigall sang ihr Liedchen dazu auf einer kleinen Bank im Park. Da schnitt ich unseren Namen ein, es flüsterte der Wind, heute dürft ihr glücklich sein. Dein heißer Blick verriet, was mir dein munter Bart auf einer kleinen Bank im Park, auf einer kleinen Bank im Park. Kleinen Bank im Park, da schnitt ich unsere Namen ein, es flüsterte der Wind, heute dürft ihr glücklich sein.